Andacht vom 12.10.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Problem oder Lösung? Ich teile heute etwas, was ich noch nie geteilt und noch nie irgendwo aufgeschrieben habe. Ich saß heute früh auf meinem Platz, lobte und pries Jesus und dankte ihm. Ich habe gelernt, sofort zu reagieren, wenn mich der Heilige Geist irgendwo hinschiebt. Ich denke, das ist der Grund, warum so viele Menschen das Übernatürliche verpassen. Statt dass sie auf die Gefühle in ihren Herzen hören, rationalisieren sie alles. Ich liebe das Johannesevangelium, das wisst ihr. Es ist mein liebstes Evangelium. Ich habe es schon hunderte Male gelesen, immer, immer wieder. Heute früh leitete mich der Geist Gottes zu Kapitel 9, das ich auch sehr gut kenne. Ich sagte, okay, ich lese es. Jetzt teile ich ein paar Gedanken mit euch, die für euch ein Schlüssel sein können. Die Geschichte handelt von dem Blinden, der noch nie sehen konnte. Zunächst fragen die Jünger, wer gesündigt hat. Jesus heilt den Mann. Und dann folgt ein Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern. Und zwar nicht, weil Jesus den Mann geheilt hatte, sondern wann. Da bricht ein richtiger Streit aus. Letztendlich glaubt der Geheilte an Jesus, den er vorher gar nicht kannte. Ich möchte, dass euch bewusst wird, dass es damals eine Spaltung zwischen den Menschen in drei Gruppen gab. Erstens Jesus und was er repräsentiert, zweitens Religion und religiöse Menschen, drittens die Sünder. Diese drei Gruppen sehen wir hier. Wenn wir an die religiösen Menschen denken, denken wir immer an die Pharisäer. Aber auch Jesu Jünger sind sehr religiös. Gestern sprach ich mit Daniel wieder Morgenandachten auf Telegram. Dabei hatte ich plötzlich einen Gedanken, den ich noch nie gedacht habe. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, dass vieles, was Paulus schreibt, schwer zu verstehen sei. 2. Petrus 3,16. Ich dachte für mich, aber es ist doch nicht schwer zu verstehen, was Paulus über den neuen Bund schreibt. Er beschreibt den neuen Bund klarer als jeder andere. Er hat in seinen Briefen an die Epheser, die Kolosser oder die Römer alles gut erklärt. Darüber dachte ich dann nach und erkannte, Petrus blieb religiös, auch nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Er hatte noch eine alte Bundmentalität in seinem eigenen Herzen. Schaut, was in Apostelgeschichte 10 geschah. Gott bat Petrus, den Nationen die frohe Botschaft zu bringen. Doch Petrus weigerte sich, aufgrund seiner religiösen Mentalität. Er sagte, ich bin rein und ein Jude, die anderen sind unrein und Heiden. Gott musste ihn erst in Trance versetzen und ihm diese Vision von den unreinen Tieren geben und mit ihm diskutieren. Wie kann Gott so klar reden und ein Mensch versteht es nicht? Doch da ist noch etwas anderes. Petrus sagte, ich habe nie etwas Unreines gegessen. Ich bin rein und heilig. Er berief sich auf seine guten Werke. Paulus dagegen war vom neuen Bund so überzeugt und predigte ihn ohne Abstriche. Petrus aber war noch ziemlich religiös. Was lernen wir daraus? Du wirst nie frei sein im neuen Bund, wenn du noch alte Bindungen im Herzen hast. Wir denken bei Religiosität immer an die Pharisäer, aber wir müssen auch an die Jünger denken. Das ist so eine große Gefahr in jedem Menschen, in dir und in mir auch, dass wir religiös werden und den alten und den neuen Bund in unseren Herzen mischen. Wir müssen uns immer wieder neu bewusst machen, dass es nur um Jesus, Jesus, Jesus geht. Alles, was einen Wert hat, ist Jesus, sonst nichts. bis zum Ende meines Lebens. Als ich erkannte, wie leicht es ist, etwas zum Kreuz hinzuzufügen, bin ich jeden Tag herausgefordert, meinen Blick nur auf Jesus und auf nichts anderes zu richten. Du kannst außerhalb von Jesus keine Beziehung zum Vater aufbauen. Wenn du außerhalb von Jesus bist, bist du religiös, dann siehst du nur das Problem. Wenn du in Jesus bist, hat er die Lösung. Wer sündigte, dass er blind ist? Er oder seine Eltern? Denkt über die Frage nach. Wen interessiert, warum er blind ist? Dieser Mann braucht ein Wunder. Religion sucht immer nach einem Grund. Darum, darum, deshalb, etc. Jesus hat die Lösung. Im vollbrachten Werk des Kreuzes liegt die Lösung. Ich liebe so sehr, wie Jesus in den Evangelien handelt. Ich sehe durch ihn, wie Gott handelt. Jesus antwortet seinen Jüngern: Niemand. Was nicht stimmt, weil alle sündigen. Der Mann hat schon gesündigt, seine Eltern auch, die ganze Welt sündigt. Aber Jesus sagte nicht nur niemand, er machte noch zwei andere Aussagen. Erstens, die Werke Gottes werden verherrlicht werden, Vers 3. Und zweitens, ich muss die Werke Gottes tun, Vers 4. Während die Religion das Problem analysiert, hat Jesus für die Lösung gesorgt. Wenn die Jünger alleine dagewesen wären, wäre der Mann heute noch blind, denn sie hätten das Problem erörtert. Jesus kam, um die Werke des Vaters zu tun, denn er hat die Lösung. Evangelium bedeutet die gute Botschaft. Die Religion verkündigt eine schlechte Botschaft. Wenn wir nur rationalisieren, warum, weshalb, deswegen, deshalb, da schauen wir nur auf die Umstände. Jesus aber hat die Lösung. In Sao Paulo hatten wir jetzt unser letztes Wochenende der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen dieses Kursjahres. Wir weinten und weinten, weil der Heilige Geist so wunderbare Dinge tat. Ich habe keinen Favoriten, aber eine Frau berührte mich ganz besonders. Sie sind ein christliches Ehepaar, beide um die 50 Jahre alt. Es sind wundervolle Menschen, Diener Christi mit Leidenschaft, Leiter in einer Gemeinde. Die Frau hat 10 Jahre lang gelitten. Beim ersten Kennenlernen wirkte sie sehr jung und fit, aber sie hatte eine Darminfektion. Ich habe noch nie von einem Menschen gehört, der 10 Jahre lang jeden Tag Antibiotika nehmen musste. Aber das Traurigste ist, dass sie in alle möglichen Krankenhäuser, zu vielen Ärzten, zu verschiedenen Events und Gemeinden ging, um geheilt zu werden. Und es ging ihr immer schlechter. Warum? Weil jeder sich auf das Problem konzentrierte. Wie hier bei Jesus und den Blinden. Es muss noch eine verborgene Sünde geben oder einen Generationenfluch oder etwas, was du nicht bereut hast. Monate und Jahre versuchte sie, die Ursache des Problems herauszufinden. Wer hat gesündigt? Was habe ich nicht bekannt? Sie kam in die EPS und sie sah die Lösung und sie wurde geheilt. Von einem Moment auf den anderen. Sie hat jetzt seit Monaten keine Medikamente mehr genommen. Sie begegnete Jesus und alles war gut. Jesus ist die Lösung. Es ist dran, dass wir uns auf ihn konzentrieren. Er ist unsere Versorgung und die Lösung. Jesus antwortete: Es geht nicht darum, wer gesündigt hat. Was wichtig ist, ich muss handeln. Das Werk, das ich tue, heißt, ich bringe die Lösung zum Problem. Ich bin das Licht, Ich setze das Licht in diesen Menschen frei. Es ist interessant, wenn Jesus sagt, es gibt einen Moment, wo niemand mehr etwas tun kann. Mein Freund, lass dir etwas sagen. Solange du auf dieser Erde herumläufst, bist du aufgefordert, etwas zu tun, was Jesus die Ehre gibt. Heute früh hatte ich eine kleine Telegram-Konversation mit einer der wunderbarsten Personen in der Schweiz. Sie heißt Carol und sie übersetzt täglich stundenlang freiwillig und unentgeltlich die Morgenandachten für die deutschsprachige Welt. Daniel hat festgestellt, dass etwa 20.000 Menschen täglich diese Andachten hören oder lesen. Das Erstaunliche an Carol ist, ich kenne sie nicht so gut persönlich, aber sie hat mir einmal einen langen Brief mit ihrer Geschichte geschickt, die mich sehr berührte. Sie ist seit Jahrzehnten Christin und sie diente Jesus mit solch einer berührenden Sehnsucht. Aber sie war jahrelang in einer Art Gefängnis gefangen, weil die Religion sie gefangen hielt. Heute ist sie aus diesem Gefängnis heraus und sie tut die Werke des Vaters. Mit Exzellenz und mit ihrem Herzen übersetzt sie täglich diese Andachten. Ich sagte zu ihr, eines Tages werden wir gemeinsam vor dem Vater stehen und feiern, weil durch unsere Arbeit so viele Herzen berührt worden sind. Mein Freund, es gibt immer Werke für Gott zu tun und wir können sie nur so lange tun, wie wir die Möglichkeit dazu haben. Für mich ist das eine der Strategien Satans, dass er unseren Blick auf die Probleme lenkt. Denn dadurch kommen wir nicht auf die Idee, auf die Lösung des Problems zu schauen. Die Jünger hätten das Problem dieses Mannes nie gelöst. Wir müssen täglich danach trachten, die Werke Gottes zu tun. Wir müssen Jesus fragen, welche Werke er heute für uns vorbereitet hat. Wir müssen die Stimme der Religion zum Schweigen bringen, die uns immer weitere Probleme liefert. Schaut, wenn es irgendwo ein Problem gibt und du bist da, was bedeutet das? Du bist da, um die Werke Gottes zu tun, nicht um das Problem zu diskutieren. Du sollst die Situation anschauen und fragen, Vater, was soll ich tun, um die Lösung aus deiner Güte und Liebe von dir hierher zu bringen? Erkennt, Jesus hat die Erde verlassen, aber wir sind da, um das Licht freizusetzen. Ich habe so viele Träume und Visionen und mein Herz ist so eifrig darum bemüht, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Bei jedem Problem muss sich die Güte Gottes manifestieren. Als ich jung war, trafen wir uns einst zu sechst im Gebet. Wir waren in eine Stadt gezogen, wo es keinen einzigen Christen gab. Wir waren drei Ehepaare. Einer sprach ein Gebet, das ich nie vergessen werde. Es lautet, Herr, bitte hilf uns, unsere kleinen Probleme zu vergessen und die Lösung für diese leidende und sterbende Welt zu sein. Mein Leben ist der Beweis dafür, ich tue, was Jesus möchte, dass ich tue, nichts anderes. Ich bin wirklich die unmöglichste Person, die Gott auswählen hat können. Ich schaue mich manchmal an und wundere mich, wie Gott mich benutzen kann. Aber ich erinnere mich selbst immer wieder, dass ich nur dazu da bin, sein Licht in diese Welt zu tragen. Alles andere ist in seiner Hand. Menschen, die nicht begreifen, dass wir da sind, um die Lösung, das Licht Christi und das Leben Gottes überall hinzubringen, wohin wir kommen, müssen so viel Energie und Kraft aufwenden, um ihr eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen und ihre Probleme zu handeln. Sie gehen dann in religiöse Aktivitäten, die keinen Sinn machen. Es gibt eine Lösung, das ist Jesus. Es gibt irgendwo ein Problem und wo du bist, ist die Lösung des Problems. Du brauchst nur leise in deinem Herzen zu sagen, Jesus, Was möchtest du jetzt unter diesen Umständen freisetzen? Lass es fließen durch mich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. So werden wir sehen, wie Menschen verändert und geheilt werden. Es ist keine Zeit mehr übrig, irgendein religiöses Richterspiel zu spielen. Es ist Zeit, das freizusetzen, was Jesus schon bereitet hat durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Sei nicht religiös, konzentriere dich nicht auf das Problem, überlege nicht, warum es geschieht oder geschehen ist. Ich habe gelernt, die richtige Frage zu stellen. Die Frage ist nicht, warum, sondern wozu? Vor 15 Jahren hatte ich eine Offenbarung über diese Frage nach dem Warum. Warum ist der Mann blind? Weshalb hat jemand kein Geld? Warum diese Umstände? Weil Jesus die Lösung ist. Genauso wie Hiob die Frage ist und Jesus ist die Antwort. Warum musste Hiob leiden? Wen interessiert's? Ich habe keine Zeit, in den falschen Fragen hängen zu bleiben. Es ist dran, die Lösung Jesu durch mich scheinen zu lassen. Wenn ihr die Geschichte betrachtet, werdet ihr etwas Interessantes sehen. All die religiösen Menschen suchten immer herauszufinden, was es mit Jesus auf sich hat. Die Pharisäer sagten, er ist ein Sünder, er heilt am Sabbat. Die Eltern wurden einbezogen und befragt. Der Mann wurde gefragt, was er über Jesus denkt, ob er ein Sünder ist oder nicht. Schaut, was der Mann in Vers 25 sagt. Ob er ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht. Was ich weiß, ich war blind und kann jetzt sehen. Ich bin geheilt. Hört, die Welt muss sagen, bei uns war alles durcheinander, nun ist das Problem gelöst, egal warum und wie. Jesus ist der Herr und Sieger. Lasst uns die Leute Gottes sein, durch die Jesus in der Welt leuchten kann. Noch ein Gedanke. Jesus sorgte nicht erst dafür, dass der Mann gerettet wurde. Er heilte ihn zuerst. Er sagte nicht, glaube an mich, dann wirst du geheilt. Er heilte ihn einfach. Erst am Schluss, in Vers 35, fragt er ihn, glaubst du an den Sohn Gottes? Und der Mann fragt, wer das sei. Jesus sagt, ich. Dann glaubte der Mann und warf sich vor Jesus nieder. Er war sehr froh, dass er sehen konnte. Religion will, dass du dich erst selber auf die Reihe kriegst. Jesus tut erst die Werke Gottes. Jesus bringt die Lösung und der Mensch reagiert mit Glauben, weil er berührt worden ist. Es gibt viele Menschen, die sich im christlichen Leben abmühen und nie Gott begegnen, weil sie ihm selber machen, stecken bleiben. Dieser Mann wurde geheilt und beugte sich nieder und betete an. Ich träume von einer Welt voller Menschen, die die Werke Gottes tun, und die Menschen um sie herum werden verändert. Sie werden wollen, was wir haben. Ich erhalte so viele Zeugnisse, wo Leben verändert wurden, wo das Evangelium verkündet wird, wo sich Menschen in den Häusern treffen und die Probleme wurden durch Jesus gelöst. Wir sind das Licht. Lasst uns das Licht bringen. Amen.